Zum 68. Gründungstag der TVRK fanden jüngst in Russland, Bulgarien, Finnland, Mexiko, Pakistan und Schweden Festmeetings, Seminare, Foto- und Bücherausstellungen, Filmvorführungen und festliche Darbietungen statt. An den Stirnseiten der Veranstaltungsorte hingen die Sonnenporträts von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il. An den Veranstaltungsorten waren die Fotos über die revolutionären Verdienste von Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un und ihre unvergänglichen klassischen Werke zu sehen. Außerdem wurden die Bücher und Fotos über Südkorea ausgestellt, das unter der Führung der Partei für den endgültigen Sieg stürmisch voranschreitet. Bei den Filmvorführungen wurden die TVRK-Filme wie »Dank der einmütigen Geschlossenheit ist mein Vaterland siegreich« gezeigt. An den Veranstaltungen nahmen die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen in betreffenden Ländern teil. Auf den Veranstaltungen in Schweden, Bulgarien und Finnland wurden die Glückwunschadressen an Marschall Kim Jong-un angenommen.